Abschnitt 23. Von Die letzten Tage von Pompeji von Edward Bulwer Lytton, übersetzt von Wilhelm Krämer. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. 29. Kapitel. Inzwischen herrschte im Hause der Ione Sorge und Leid. Die Leiche des Abessides war von dem Tempel der Isis in das Haus seiner nächsten Verwandten gebracht worden, und Ione hatte zugleich den Tod ihres Bruders und die Anklage gegen ihren Geliebten vernommen. Jene erste Überraschung, welche kein anderes Gefühl aufkommen lässt, und das vorsichtige Stillschweigen ihrer Sklavin war eine Ursache, dass sie noch nicht genau von der Lage und dem schrecklichen Schicksal, welches Glaukus bedrohte, unterrichtet war. Seine Krankheit, seine Gemütsverwirrung und das bevorstehende Verhör waren ihr unbekannt. Sie hörte bloß von der Anklage gegen ihn, schenkte jedoch dem Gerücht keinen Glauben. Als sie aber erfuhr, dass Abakes der Ankläger sei, war sie fest in ihrem Innern überzeugt, dass der Ägypter selbst das Verbrechen begangen habe. Die Wichtigkeit der religiösen Pflichten jedoch, die mit dem Tode ihres Bruders in Verbindung standen, hatten ihre ganze Zeit nur für diesen Zweck in Anspruch genommen. Ach, sie hatte zwar nicht bei dem Tode des geliebten Bruders anwesend sein können, um seinen letzten Atemzug zu bewachen, aber sie hatte die noch offenen Augen geschlossen und bei der Leiche gewacht, als diese, gebadet und gesalbt, in festlichen Kleidern, auf dem elfenbeinernen Bettgestell lag. Sie hatte das Zimmer mit Blättern und Blumen geschmückt und den Zypressenzweig an der Schwelle der Tür erneuert, und unter diesen traurigen Pflichten, unter Wehklagen und Gebet, vergaß Ione alles Übrige. So war der Morgen des Begräbnistages herangekommen, und als die Sterne erblichen waren, stand eine Menge Menschen vor der Tür ihres Hauses. Lange, dünne Fackeln warfen ihr zitterndes Licht auf die Gruppe, welche einen feierlichen Eindruck machte. Bald erhob sich eine langsame und traurige Musik, und die Töne schwebten weit die einsamen Straßen hinunter, während ein Chor männlicher Stimmen, begleitet durch mystische Flöten, eine Totenhymne sang. Als diese beendet war, ordnete sich langsam der Trauerzug. Die Leiche des Abessides wurde auf einer mit purpurnen Decken belegten Bahre, die Füße nach vorn, getragen. Der Leichenmarschall, begleitet durch seine schwarz gekleideten Fackelträger, gab das Zeichen, und der Zug bewegte sich langsam vorwärts. Zuerst kamen die Musikanten, welche einen feierlichen Marsch spielten. Die sanfteren Instrumente wurden oft durch ein wilderes und lauteres Schmettern der Trompeten unterbrochen. Darauf folgte der gemietete Sängerchor, und die weiblichen Stimmen waren mit denen der Knaben gemischt, deren zartes Alter den Gegensatz zwischen Leben und Tod nur umso mehr hervorhob. Zunächst kamen die Priester der Isis in ihren weißen Gewändern, barfuß und Kornähren in den Händen tragend. Vor der Leiche wurde das Bild des Toten und die seiner athenischen Vorfahren getragen. Hinter der Bahre folgte in Begleitung ihrer Sklavinnen die einzige noch lebende Verwandte. Im bloßen Haupte und mit aufgelösten Locken, im Gesicht weißer als Marmor, aber gefasst und ruhig, außer dass sie dann und wann durch die sanften Töne der Musik zu einer Trauer angeregt, die sich nicht mehr zurückdrängen ließ, das Gesicht mit den Händen bedeckte, um ihre Tränen zu verbergen. Denn in ihrem Wesen lag nicht die laute, wilde Äußerung des Schmerzes, der oft ebenso schnell wieder vergisst, wie er lärmend auftritt. Der Zug ging durch das Stadttor in die Straße der Gräber, wo der Scheiterhaufen in Gestalt eines Altars aus unbehauenen Fichtenklötzen errichtet war. Um ihn herum standen die finsteren, melancholischen Zypressen. Als die Bahre auf den Scheiterhaufen gelegt war, stieg Ione hinauf und stand einige Augenblicke still und bewegungslos vor dem entseelten Körper. Die Züge des Toten hatten den ersten schrecklichen Ausdruck eines schnellen und gewaltsamen Todes verloren. Verschwunden waren für immer der Schrecken und der Zweifel, der Kampf der Vergangenheit mit der Gegenwart, die Furcht und die Hoffnung in Beziehung auf die Zukunft. Was war in der feierlichen Heiterkeit und in der geheimnisvollen Ruhe jenes Antlitzes noch sichtbar, von all den Leidenschaften, die einst die Brust dieses nach einem heiligen Leben strebenden jungen Mannes beseelten. Man hörte keinen Laut, als June ihren toten Bruder zum letzten Mal anblickte. Es war etwas Schreckliches, aber zugleich Beruhigendes in diesem Stillschweigen, und als es unterbrochen wurde, geschah es schnell und plötzlich mit einem heftigen, gellenden Schrei, dem Ausdruck lange überwältigter Verzweiflung. »Mein Bruder, mein Bruder«, rief die arme Waise, indem sie sich auf die Bahre warf. »Du, der keinem Wurm etwas zuleide tat, welchen Feind konntest du reizen?« »Oh, ist es wirklich dahin gekommen? Erwache, erwache! Wir wuchsen zusammen auf. Sollen wir getrennt werden? Du bist nicht tot, du schläfst. Erwache, erwache!« Der Ton ihrer durchdringenden Stimme erregte die Teilnahme der Umstehenden, und sie brachen in ein lautes Wehklagen aus. Dieses erschreckte Jone. Sie sah sich schnell und verstört um, als ob sie jetzt erst die Gegenwart der anderen bemerke. »Ach«, seufzte sie, »wir sind ja nicht allein.« Sie erhob sich, und ihr bleiches, schönes Antlitz war wieder ruhig und ernst. Mit zitternden, sanften Händen öffnete sie die Augenlider des Verstorbenen, aber da sie in das gläserne, leblose Auge blickte, schrie sie laut auf, als sei ihr ein Gespenst erschienen. Doch bald erholte sie sich, küsste zum letzten Mal die Lippen und die Stirn des Bruders und nahm mechanisch aus der Hand des hohen Priesters, der Isis, die Fackel, die er ihr darreichte, als sie hinabstieg. Die Musik verkündete jetzt, dass die heilige Flamme entzündet sei, und während eine Hymne gesungen wurde, erhob sich das prasselnde Feuer hoch in die Lüfte. Es flammte leuchtend um die dunklen Zypressenzweige, die Funken flogen über die Mauern des nahen Pompeji, und draußen am Meeresstrand sah der Fischer mit Verwunderung, wie die Glut die Wellen des Meeres rötlich färbte. Der Wind unterstützte die Wirkung der brennbaren Materialien, die in dem Scheiterhaufen verteilt waren. Nach und nach wurden die Flammen schwächer. Hier und da sprühten noch Funken hervor, bis sie zuletzt erstarben. Wo kurz vorher noch alles in Tätigkeit und Unruhe war, lag jetzt die tote Asche. Die letzten Funken wurden durch die Sklaven gelöscht und die heiße Asche gesammelt. Die Überbleibsel der verbrannten Leiche wurden mit den seltensten Weinen und den kostbarsten, wohlriechenden Flüssigkeiten getränkt und in eine silberne Urne gefüllt, welche feierlich auf eines der benachbarten Monumente an der Straße gestellt wurde, nachdem auch das mit Tränen gefüllte Fläschchen und die kleine Münze hineingelegt worden, die für den mürrischen Charon bestimmt war. Das Grabmal wurde mit Blumen und Kränzen geschmückt, auf dem Altar dampfte der Weihrauch und viele Lampen hingen umher. Am nächsten Tage aber, als der Priester mit frischen Blumen nach dem Monument zurückkehrte, fand er, dass eine unbekannte Hand den heidnischen Ausstattungen desselben einen grünen Palmzweig hinzugefügt hatte. Er ließ ihn dort, nicht ahnend, dass dies das Begräbniszeichen der Christen war. Als die oben beschriebenen Zeremonien vorüber waren, besprengte einer der Sänger jeden von der Gesellschaft dreimal mit dem reinigenden Zweige des Lorbeers, indem er das Wort aussprach: »Geht!« und die Feierlichkeit war beschlossen. Während einige von der Gesellschaft noch zurückblieben, um das nun folgende Begräbnismahl mit den Priestern zu teilen, begab sich June mit ihren Sklavinnen wieder auf den Weg nach ihrem Hause. Jetzt, da sie die letzten Pflichten gegen ihren Bruder erfüllt hatte, erwachte ihr Geist aus seinen melancholischen Träumereien, und sie dachte an ihren Geliebten und an die furchtbare Anklage gegen ihn. Da sie keinen Augenblick an diese unnatürliche Beschuldigung glaubte, sondern einen entschiedenen Verdacht auf Arbakes selbst fühlte, hielt sie es für ihre Pflicht, sofort zum Prätor zu gehen und ihm mitzuteilen, was sie für gewiss hielt, wenn sie auch keine Beweise führen konnte. Als sie ihre Dienerin befragte, welche bisher aus Besorgnis ihre Qualen und ihren Schmerz zu vermehren von dem Zustand des Glaukus ihr nichts gesagt hatten, erfuhr sie, dass er gefährlich krank gewesen, in dem Hause des Sallust bewacht wurde und der Tag seines Verhörs schon bestimmt sei. »O ihr Götter«, rief sie aus, »wie konnte ich so lange seiner vergessen? Aber ich muss für ihn eintreten, ich muss ihm beweisen, dass ich ihn für unschuldig halte. Schnell, schnell!« »Und wenn Sie mir nicht glauben, wenn Sie meiner Überzeugung nicht beistimmen wollen, wenn Sie ihn zur Verbannung oder zum Tode verurteilen, so will ich wenigstens sein Schicksal mit ihm teilen.« Sie beschleunigte unwillkürlich ihre Schritte, doch wusste sie kaum, wohin sie zuerst gehen sollte, indem sie bald beschloss, den Prätor aufzusuchen, bald zum Glaukus selbst zu eilen. Sie war schon durch das Tor in die Straßen der Stadt getreten. Die Häuser waren zwar meist schon geöffnet, aber man sah nur wenige Menschen. Doch als sie um eine Ecke bog, erblickte sie plötzlich mehrere Männer, die neben einer bedeckten Sänfte standen. Eine stattliche Gestalt trat mitten unter ihnen heraus und Ione schrie laut auf, als sie Abakes erkannte. »Schöne Ione«, sagte er freundlich, »mein Mündel, meine Pflegetochter, verzeihe, wenn ich deine frommen Pflichten unterbreche. Aber der Prätor, der die seltsame Verwicklung deiner Lage kennt, die dich antreibt, Gerechtigkeit für deinen ermordeten Bruder zu suchen und zugleich die Bestrafung deines Verlobten zu befürchten, er ist um deine Ehre besorgt und möchte nicht, dass du dich übereilt in die bevorstehende Untersuchung mischtest. Deshalb hat er dich weise und väterlich der Aufsicht deines gesetzlichen Vormundes überwiesen, da er es für unpassend hält, dass du ohne männlichen Rat und Beistand handelst. Sieh hier die Schrift, welche dich meinem Schutze anvertraut.« »Weiche von mir, abscheulicher Ägypter«, sagte Ione, indem sie stolz zurücktrat. »Du bist es, der meinen Bruder ermordet hat. Also deinem Schutz, deinen noch von seinem Blut befleckten Händen, will man seine Schwester übergeben? Ha, du entfärbst dich, dein Gewissen verrät dich, du zitterst vor dem Donnerkeil des rächenden Gottes. Weiche von mir und überlasse mich meiner Trauer.« »Dein Unglück hat deine Vernunft verwirrt, Ione«, sagte Abakes, indem er vergebens seinen ruhigen Ton zu behaupten suchte. »Aber ich verzeihe dir. Du wirst in mir jetzt wie immer deinen sichersten Freund finden, aber die Straße ist nicht der Ort, uns zu verständigen. Herbeisklaven, komm, meine süße Mündel, steige in die Sänfte.« Die erschrockenen Dienerinnen der Ione sammelten sich um sie. »Abakes«, sagte die Älteste derselben, »dein Benehmen ist nicht gesetzlich, denn steht es nicht geschrieben, dass die Verwandten eines Verstorbenen bis auf 9 Tage nach dem Begräbnis in ihren Wohnungen nicht beunruhigt und in ihrer einsamen Trauer nicht gestört werden sollen?« »Weib«, erwiderte Abakes, indem er gebieterisch mit der Hand winkte, »ein Mündel unter den Schutz ihres Vormundes stellen heißt nicht gegen die Trauergesetze handeln. Ich sage dir, dass ich vom Prätor beauftragt bin. Führt sie in die Sänfte.« Indem er dieses sprach, umfasste er kräftig die zurückweichende Ione. Sie schaute ihm wild in das Gesicht, brach in ein krampfhaftes Gelächter aus und rief, »Ha, du willst mein Beschützer sein? Das ist ein treffliches Gesetz.« Und wie erschreckt durch ihr eigenes Gelächter, sank sie ohnmächtig nieder. Abakes hob sie schnell in die Sänfte, welche die Sklaven sogleich forttrugen, und die unglückliche Ione ward auf diese Weise ihren weinenden Dienerinnen entrissen. 30. Kapitel. Lydia war dem Abakes in seine Wohnung gefolgt, und dort erfuhr er das Geständnis ihrer Verzweiflung und Reue, dass nämlich sie Glaukus den schrecklichen Trunk beigebracht habe und nicht Julia. Zu jeder anderen Zeit würde es dem Ägypter vielleicht ein philosophisches Interesse gewährt haben, den Ursprung und das Wesen jener heftigen Leidenschaft zu verfolgen, welche dieses seltsame Mädchen in ihrer Blindheit und Sklaverei genährt hatte, aber jetzt war er zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Als die arme Lydia nach ihrem Bekenntnis vor ihm auf die Knie sank und ihn anflehte, die Gesundheit des Glaukus wiederherzustellen und sein Lehen zu retten, denn in ihrer Unerfahrenheit hielt sie den finsteren Zauberer für mächtig genug, beides zu bewirken, überlegte Abakes bei sich selbst, wie er am sichersten das blinde Mädchen in seinem Hause gefangen halten könne, bis das Schicksal des Griechen entschieden sei. Bisher war ihm Lydia schon deshalb gefährlich erschienen, weil sie um die Beschaffung des Liebestrankes wusste und vielleicht als Zeuge verraten konnte, auf welche Weise Glaukus den Gebrauch seiner Vernunft verloren hatte. Jetzt aber, da sie Glaukus liebte und ihm den Trank beigebracht hatte, war es fast sicher, dass sie selbst mit Überwindung ihres Schamgefühls danach streben würde, ihren Fehler wieder gut zu machen und ihren Geliebten auf irgendeine Weise zu retten. Wie unwürdig seines Standes und Rufes wäre es auch für Abakes gewesen, als ein Kuppler für die Leidenschaft der Julia zu erscheinen und sich mit den Zaubereien der Hexe des Vesuvs in Verbindung gesetzt zu sehen. Kein anderer Grund hätte ihn vermögen können, das Geständnis der Julia zu veranlassen, als der Wunsch, Glaucus möchte sich selbst als den Mörder des Abessides angeben, weil dieses für die eigene Sicherheit des Ägypters und für den günstigen Erfolg seines Verhältnisses zu Ione der zweckmäßigste Ausgang gewesen sein würde. Lydia, die infolge ihrer Blindheit vieles aus dem wirklichen Leben nicht kannte und als Sklavin und Fremde auch der römischen Gesetze unkundig war, dachte mehr an die Krankheit und die Geistesverwirrung des Atheners als an das Verbrechen, dessen er beschuldigt war, oder an die Gefahren, welche aus der bevorstehenden Untersuchung für ihn sich vielleicht ergeben könnten. Was wusste die arme Unglückliche, mit der niemand sprach, deren sich kein Mensch annahm, von dem Senat und dem Urteil, von der Wildheit des Volkes, der Arena und dem Rachen des Löwen? In Glaucus verkörperte sich für ihre Vorstellung alles Erhabene, Schöne und Große, und sie konnte sich gar nicht denken, dass ihn irgendeine Gefahr, außer der, die sie durch das Übermaß ihrer Liebe selbst herbeigeführt hatte, je bedrohen konnte. Nur um seine zerstörte Gesundheit wiederherzustellen, an der sie die Schuld trug, hatte sie die Hilfe des großen Ägypters in Anspruch genommen. »Kind«, sagte Abakes, indem er aus seiner Träumerei erwachte, »du musst hier bleiben. Es passt sich nicht für dich, in den Straßen umherzuirren und durch rohe Sklaven von den Schwellen fremder Käufer gestoßen zu werden. Ich fühle Nachsicht mit deinem ohne böse Absicht begangenen Verbrechen. Ich will alles tun, um seine Folgen unschädlich zu machen. Bleibe einige Tage ruhig bei mir und Glaucus soll wiederhergestellt werden.« Ohne ihre Antwort abzuwarten, eilte er, nachdem er dieses gesprochen, aus dem Zimmer, schob den Riegel vor die Tür und überwies seine Gefangene der Aufsicht und Wachsamkeit eines Sklaven. Einsam und nachdenkend erwartete er jetzt den Anbruch des Morgens und traf alle nötigen Anstalten, um, wie wir gesehen haben, sich der Person der Ione zu bemächtigen. Seine erste Absicht in Bezug auf die unglückliche Neapolitanerin war jene, die er dem Clodius mitgeteilt hatte, nämlich es zu verhindern, dass sie tätig in die gerichtliche Untersuchung wegen der Anklage des Glaucus eingreife und auch ihre Klage gegen ihn wegen seines früheren gewalttätigen Angriffes gegen sie, seine Mündel, zuvorzukommen. Durch eine solche Klage wären sicherlich die Gründe seiner Rachsucht gegen Glaucus sowie sein eigener hinterlistiger und heuchlerischer Charakter offenbart worden und sein Zeugnis gegen den Athener sehr verdächtig erschienen. Erst nachdem er an jenem Morgen die lauten Anklagen der Ione gehört hatte, überzeugte er sich, dass infolge ihres Verdachts er selbst sei der Mörder ihres Bruders, ihm auch noch eine andere Gefahr drohe. Er frohlockte jetzt, dass sein Anschlag gelungen, dass ein Wesen, welches der Gegenstand seiner Leidenschaft und seiner Furcht zugleich war, in seiner Gewalt sei. Er glaubte nun mehr als jemals an die günstigen Weissagungen der Sterne, und als er Ione in dem Zimmer seines geheimnisvollen Hauses, welches er ihr angewiesen, aufsuchte, als er sie durch so viele sich unmittelbar aufeinanderfolgende Schläge des Schicksals überwältigt fand, als sie von einem krampfhaften Anfall in den anderen, von der Heftigkeit der Leidenschaft, in den der Erschöpfung geriet, da entzückte ihn doch noch mehr ihre Lieblichkeit, welche kein Wahn entstellen konnte, als ihre Qualen ihn rührten, deren Urheber er war. Mit jener Eitelkeit, die Männern eigen ist, welche in ihrem Leben fortwährend durch das Glück und die Liebe begünstigt wurden, schmeichelte er sich der Hoffnung, dass, wenn Glaucus vernichtet, wenn sein Name durch ein richterliches Urteil feierlich gebrandmarkt, sein Anspruch auf ihre Liebe für immer durch das Todesurteil wegen der Ermordung ihres eigenen Bruders unmöglich geworden sei, ihre Neigung sich in Abscheu verwandeln würde. Und Abakes hielt es für sicher, dass er dann durch seine Zärtlichkeit und Leidenschaft ihr Herz gewinnen werde. Bei alledem quälte ihn aber jene Ängstlichkeit und Unruhe, die vor der Möglichkeit der Entdeckung zittert, jene Furcht vor den Folgen der Tat, welche oft für die Reue selbst gehalten wird. Er sehnte sich, eine Gegend zu verlassen, wo die Gefahr mit den Toten vielleicht noch nicht begraben sein konnte, und da er jetzt des Besitzes der Ione versichert war, so beschloss er, sobald er die letzten Todeszuckungen seines Nebenbuhlers gesehen habe, mit seinem Reichtum und mit ihr, dem kostbarsten seiner Schätze, irgendeinen entfernten Aufenthalt zu suchen. Zunächst aber musste er jetzt dem Verhör des Athenas beiwohnen. Die bleiche und eingefallene Wange seines Schlachtopfers rührte ihn weniger als dessen Kühnheit und Unerschrockenheit, denn Abakes fühlte nur wenig Teilnahme für das Unglück, aber desto mehr für den Mut. Hätte er nur von Glaukus die Unterzeichnung seines Bekenntnisses erhalten, das mehr als irgendein gerichtliches Urteil den Athena aus dem Herzen der Ione verdrängt und die Möglichkeit einer dereinstigen Entdeckung für Abakes entfernt haben würde, so hätte er alle seine Kräfte aufgeboten, ihn zu retten. Selbst jetzt war sein Hass schon verraucht, seine Rachsucht abgekühlt. Er vernichtete seine Beute nicht aus Feindschaft, sondern als ein ihm im Wege stehendes Hindernis. Er war aber deshalb um nichts weniger listig und ausdauernd in dem Plan, den Untergang eines Mannes zu bewirken, dessen Tod ihm für die Erreichung seiner Zwecke unbedingt notwendig erschien. Und während er mit scheinbarem Mitleid ein Zeugnis gegen Glaukus ablegte, das diesen unbedingt verdammen musste, wiegelte er zugleich und im Geheimen mit Hilfe der Priester die Volksleidenschaften auf, damit sich nur ja keine menschlichen Rücksichten beim Senat durchsetzen konnten. Er war auch bei Julia gewesen und hatte ihr das Bekenntnis der Lydia mitgeteilt, wodurch es ihm gelang, die Gewissensbisse einzuschläfern, welche jene vermocht haben könnten, das Verbrechen des Glaukus zu mildern, indem sie die Gründe angab, welche seine Geistesverwirrung veranlasst hatten. Und dieses gelang Abakes umso leichter, da die eitle Julia nicht Glaukus selbst, sondern nur sein Glück und seinen Ruf geliebt hatte. Veränderlich und leichtsinnig begann sie bereits, dem dringenden Anliegen des Clodius Gehör zu schenken und war nicht geneigt, einer Verbindung mit jenem, zwar vornehmen, aber nichtswürdigen Menschen, durch ein öffentliches Bekenntnis ihrer früheren Schwäche und Leidenschaft für einen anderen selbst Hindernisse in den Weg zu stellen. Alle Umstände waren jetzt ebenso günstig für Abakes wie verzweifelt für den Athena. Ende von Abschnitt 23. Gelesen von crowwings.com.